Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Heute in der Sendung. Während Ressourcenverteilungskriege auf der ganzen Welt die Öffentlichkeit in Atem halten, steht der soziale Krieg natürlich auch hier in der Stadt in Berlin nicht still. Und wir wollen uns heute unter anderem mit einem Punkt beschäftigen, an dem das besonders deutlich wird. Das spielt sich im Bezirk Kreuzberg-Friedrichshain ab. Das ist zum einen die geplante Ummantelung oder Umzäunung des Görlitzer Parks durch die derzeitige Stadtregierung, vorantreibend der CDU. Und auch die sogenannte Amazon Tower in Friedrichshain. Es gibt zahlreiche Proteste in der Anwohnerinschaft dagegen. Warum das so ist und was dagegen zu sagen ist, das konnte ich auf einer Demonstration Ende Oktober in Kreuzberg aufnehmen. Es gab zwei Demonstrationen, eine von Friedrichshain und eine von Kreuzberg. Die trafen sich dann an dem Amazon Tower in der Nähe der Warschauer Brücke. Und ich habe aber aufgenommen einige Beiträge, die in Kreuzberg gehalten wurden und die könnt ihr heute hier in der Sendung hören. Des Weiteren gibt es ein paar Veranstaltungshinweise aus der Frimumia-Solidarität. Da gibt es einiges im kommenden Monat im Dezember, wo es sich lohnt hinzugehen oder auch auf die Straße zu gehen. Und wir haben eine Meldung, wo wir noch nicht allzu viel Hintergrund haben, später dazu mehr, aber es sieht so aus, als ob Nazi-Banden am 12. Dezember planen, Berlin einen Besuch abzustatten, von überregional und bundesweit her, um zu provozieren in Berlin-Friedrichshain. Alles, was es dazu bisher öffentlich gibt, das werde ich euch gleich hier in der Sendung erzählen. Dazu ein wenig ausgesuchte Radau-Musik, das deckt sich etwas mit der Musik, die zu hören war auf der Demo gegen den Amazon Tower und die Umzäunung des Görlitzer Parks, nämlich Punkradau. Ich wünsche gute Unterhaltung. Sie laden schon ihr Magazin. Sie wollen wieder schreien dürfen, die Jugend neu zum Hass erziehen. Sie wollen wieder Fackeln tragen in den Straßen von Hamburg und Berlin. Das ist das gelobte Land, wo Milch und Honig fließt. Aber nur solange man jeden Eindringling erschießt. Die Menschen an den Grenzen sind die Geister, die wir lieben, und das weiß doch jedes Kind. Geister kann man nicht erschießen. Sie wollen wieder sagen dürfen, dass Deutschland eine Tugend ist. Doch niemand wird je fragen dürfen, wer die deutschen Kugeln frisst. Sie wollen wieder sagen dürfen, wenn man nach der Lösung fragt. In diesem Fall ist es ganz einfach, wir brauchen Blei und Stacheldraht. Das ist das gelobte Land, wo Milch und Honig fließt. Aber nur solange man jeden Eindringling erschießt. Die Menschen an den Grenzen sind die Geister, die wir riefen. Und das weiß doch jedes Kind. Geister kann man nicht erschießen. Das weiß doch jedes Kind. Geister kann man nicht erschießen. ist das gelobte Land, wo Milch und Honig fließt. Aber nur solange man jeden Eindringling erschießt. Die Menschen an den Grenzen sind die Geister, die wir riefen. Und das weiß doch jedes Kind. Geister kann man nicht erschießen. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. O. Oh oh. Ja, wir demonstrieren heute gegen die Errichtung des sogenannten Eastside Edge Towers und den Einzug des Amazon-Konzerns an der Warschauer Straße, also im Herzen Friedrichshain-Kreuzbergs, wo über 3000 Angestellte demnächst einziehen und anfangen werden zu arbeiten. Die Demo richtet sich gegen die Geschäftspraktiken des Konzerns, also Ausbeutung von ArbeiterInnen, Union-Busting, Unterbindung von gewerkschaftlicher Organisierung, Steuerhinterziehung, Umweltzerstörung. Und der Konzern will die Welt sozusagen mit digitaler Überwachungstechnik kontrollieren. Das finden wir kacke. Dazu kommt die Problematik, dass die Anwohnenden, die ArbeiterInnen, die dort anfangen werden zu arbeiten, natürlich auch hier irgendwo wohnen müssen. Was dazu führt, dass sich die Problematik um den Wohnungsmarkt und die Mietsteigerungen weiter zuspitzen wird. Jetzt ist dieser hässliche Tower schon gebaut und verschandelt unseren schönen Kiez. Der Tower kann leider nicht mehr abgebaut werden. Wir fordern deshalb eine Umnutzung des Towers zu Wohnraum. Kai Wegner, der Berliner Bürgermeister, war auch schon zu Besuch und hat sich vor lauter Lob über die besondere Atmosphäre und den angeblichen Beitrag Emersons zur Kreativlandschaft Berlins fast überschlagen. Kurz darauf hat Kai Wegner in der Essensausgabe der Notunterkunft in der Olauer Straße für schöne Pressebilder posiert, wer es glaubt. Der Senat fördert außerdem die Ansiedlung von diversen multinationalen Unternehmen in Berlin, die unsere schöne Stadt kaputt machen. Wir wollen Amazons Geschäfte und Geschäftspraktiken anprangern und stellen uns gegen die kapitalistische Entwicklung unserer Stadt und weltweit, in der die Reichen immer reicher werden, während die Menschen 1000 Meter weiter im Görlitzer Park an ihrer Armut krepieren und vom Staat auch noch verdrängt und kriminalisiert werden. Nothing left except the fear. Bad signs, you won't make me sick, my dear. Bad signs, shoulder aches and all the pain. Bad signs, and they're driving me insane. Keep the bad signs off my back, creeping deeper to my neck. Keep the bad signs off my back. Keep the bad signs off my back. Not telling you that I can't back. Bad signs, don't touch me anymore. Ihr hört Radioaktiv Berlin mit Markus am Mikrofon. Wir hören gerade O-Töne von einer Demonstration, die am 26. Oktober von Berlin-Kreuzberg aus Richtung Friedrichshain zum Amazon-Tower startete und dabei auch durch den Wrangelkiez ging. Als nächstes ein Beitrag zum Görli oder zu den Zäunen, die der CDU-geführte Senat rund um den Görlitzer Park bauen möchte. Wir, die wir das hier organisieren, sind von der Initiative Görli 24/7, also gegen den Zaun, und haben viele Gründe dafür. Die nächtliche Schließung und nicht nur nächtlich, sondern in den dunklen Monaten natürlich schon nachmittagliche der drohende grüne Kahlschlag an Bäumen und Büschen und die Ausleuchtung mit Flutlicht, die schon begonnen hat. Also nicht die Ausleuchtung, aber die Errichtung von den Riesenmasten, 14 Stück sollen es werden. Die werden gerade aufgestellt, also falls Leute Ideen haben. Der Kiez und viele andere in der Stadt sind mit euch und sind auch mobilisiert zum Tag Z, wenn mit dem Zaunbau begonnen wird. Dann, also falls es begonnen wird, wir wollen es ja alle verhindern, eigentlich sind alle dagegen, auch die ganzen sozialen Einrichtungen hier im Kiez. Ja, aber dann treffen wir uns um 18 Uhr am Spreewaldplatz und werden es dann von da aus verhindern. Ja, was uns mit Friedrichshain und der Initiative der Demo verbindet, ist der Kampf gegen die Gentrifizierung, steigende Mieten, sozialer Kahlschlag durch den Senat, Vertreibung von Unangepassten, Obdachlosen, People of Color, linke Projekte. Wenn ihr auch sauer seid und was machen wollt, wir treffen uns regelmäßig, kommt gern dazu, sprecht uns an. Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Ihr hört die Sendung Radioaktiv Berlin hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Wir berichten von einer Demonstration gegen die Amazon Tower und die Umzäunung des Parks im Görlitzer Park. Und wir hatten gerade schon ein paar einführende Worte gehört, warum die Menschen rund um den Görlitzer Park die Umzäunung ablehnen mehrheitlich. Das wird jetzt im nächsten Beitrag nochmal vertieft und auch in Zusammenhang mit so Projekten wie den Konzernen von Amazon gebracht. Görli verteidigen, Amazon zerschlagen. Wir wollen eine solidarische Stadt für alle. Wie kaum ein anderes Unternehmen steht Amazon für einen neoliberal-autoritären digitalen Kapitalismus, der sich seit einiger Zeit in Berlin festsetzen will. Unternehmen wie Amazon beuten ihre ArbeiterInnen aus, betreiben Union Busting, also versuchen Gewerkschaften kaputt zu machen, und Steuerhinterziehung. Sie zerstören die Natur und wollen die Welt mit ihrer Überwachungstechnik kontrollieren. Durch ihre Marktmacht und Kapitalkonzentration werden sie zu relevanten Akteuren und auch in unserem Kiezen, so wie nun an der Warschauer Straße in Friedrichshain geplant. Im neuen Amazon Tower sollen bis zu 3.400 Entwicklerinnen arbeiten. Und die müssen auch irgendwo wohnen. In Seattle oder der Bay Area waren die Folgen der Ansiedlung dramatisch. Explodierende Mieten, Verdrängung, Obdachlosigkeit, eben das ganze Gentrifizierungspaket. Amazon ist kein guter Nachbar. Aber wir lassen uns von diesem gigantischen Gegner nicht einschüchtern. Denn auch der Google Campus in Kreuzberg konnte sich nicht gegen den Willen der Bevölkerung im Kiez durchsetzen. Die kapitalistische Stadt nimmt keine Rücksicht auf die Bedürfnisse der Bewohnerinnen, sondern setzt vielmehr auf private Gewinne, Luxus-, Prestigeprojekte und die daraus resultierenden Steuereinnahmen. Diese Logik von Kapital und Profit setzt sich konsequent am Beispiel des Görlitzer Parks fort. Statt Armut und Wohnungslosigkeit zu bekämpfen, werden Wohnungslose bekämpft. Statt Suchtgründe sozial zu verringern, werden Drogenabhängige als Störung des normativen Alltagslebens entmenschlicht. Statt Fluchtgründe zu beseitigen, werden Grenzen geschlossen und Zäune gebaut. Statt Arbeitserlaubnissen und reguläre Jobs für migrantische Menschen werden sie rassistisch abgewertet und in illegale Beschäftigungsverhältnisse wie den Drogenverkauf gedrängt. Da sich Profit- und problemlösende Sozialpolitik gegenseitig ausschließen, soll lieber ein Zaun gebaut werden. Während Sozialausgaben vom Senat massiv gekürzt werden, können für den Zaun um den Görli 2 Millionen Euro locker gemacht werden. Für die Überwachung ist ein leeren Park jährlich weitere 800.000. Das ist billiger und lässt Wegner und Spranger wie richtige Macher erscheinen. Wer darauf reinfällt und diese wählt, muss verzichten lernen. Auf den Lieblingspark, die Wohnung oder allgemein die gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft. Wir wollen keine explodierenden Mieten, keinen Amazon Tower und keinen Zaun um den Görlitzer Park. Wir wollen ein Ende der Spaltung unserer Gesellschaft entlang von sozialer Klasse und rassistischer Ausgrenzung. Wir wollen eine solidarische Wirtschaft und eine solidarische Stadt, in der alle Menschen ohne Angst leben können. Wir lassen uns nicht ohne Widerstand verdrängen und wir werden auch nicht aufhören, die Welt nach unseren Wünschen zu verändern. Wir fordern bezahlbare Mieten statt Luxusbüros, gute Arbeit statt Ausbeutung, von der Produktion bis zur Auslieferung. Amazon zerschlagen, Umwelt- und Klimaschutz statt Überproduktion, soziale Lösungen statt populistischem Zaunbau, Girlie für alle. We'll be right back.

aktuelles Beispiel zum Beispiel von Gefangenenkämpfen dort. Und Mumia Abu-Jamal und Jennifer Black haben die Texte zusammengestellt. Mumia hat auch selber einen eigenen recht langen Text in dem Buch. Und das Ganze wird vorgestellt in deutscher und englischer Sprache am 6. Dezember im Buchladen Schwarze Risse. Den findet ihr am Mehringhof, das ist in Kreuzberg, in der Gneisenau Straße 2a. Los geht's um 20 Uhr. Es ist, wie gesagt, zweisprachig, Deutsch-Englisch. Und der nahegelegene U-Bahnhof, wenn ihr da hinfahren wollt und ich mir die nicht auskennt, ist auf der U6 und U7 der Mehringdamm. Ja, und dann gibt es gleich wenige Tage später ist dann der 43. Haftjahrestag von Mumia Abu-Jamal. Das muss man sich mal vorstellen, 43 Jahre lang politisch aus politischen Gründen weggesperrt. Und da findet eine Kundgebung statt, und zwar vor der US-Botschaft. Die ist am Brandenburger Tor, am Pariser Platz. Das Ganze also am Montag, den 9. Dezember. Um 18 Uhr, von 18 bis 19 Uhr ist diese Kundgebung angekündigt. Also sie wird nicht sehr lang wegen der zu erwartenden Kälte, dass es nicht stundenlang dort ausartet mit Reden, weil das ist ein zugiger Platz. Also zieht euch A, warm an und B, beteiligt euch, zeigt Präsenz, zeigt Unterstützung für Mumia Abu-Jamal und all die anderen Gefangenen in der Massenhaftierung der USA. Es sind immer noch über 2,14 Millionen Menschen, eine unvorstellbar hohe Menge an Menschen, die das sogenannte Land der Freien einsperrt und größtenteils ökonomisch ausbeutet. Viele Kritikerinnen und Kritiker der Gefängnisse dort sagen ja auch, dass es nichts anderes als die Fortsetzung der Sklaverei unter anderem Namen ist. Mumia Abu-Jamal selbst ist einer der 80.000 Gefangenen, die dem Death by Incarceration ausgesetzt sind, also im Tod durch Einkerkerung. Er hat ein Urteil lebenslänglich ohne Bewährung. Das wird gerade vom UN-Menschenrechtsausschuss stark kritisiert, dass es solche Urteile in sogenannten Demokratien überhaupt gibt. Aber es ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass wir erstaunt über den Atlantik schauen, was an Diskursen in der White Supremacy oder im aktuellen Präsidentschaftswahlkampf und der Trump-Bewegung oder MAGA, wie sie sich nennen, alles so hochkommt. Es ist unglaubliche Gewalt und Unterdrückung und es ist so eine Akzeptanz diesen Zuständen gegenüber, weil sie nie was anderes hatten seit der Staatsgründung der USA, dass es einfach nur ja, beachtenswert ist, dass Gefangene von unten den Kampf aufnehmen gegen dieses System. Ich hatte es vorhin vergessen, der Reader, die Gefängnis-Reader, und Reader ist eigentlich eine ja, Verharmlosung, es ist ein 500-Seiten-Buch. Dieses Buch hat den Titel Beneath the Mountain, von unter dem Berg. Und das ist ein ganz gutes Sinnbild, wie soziale Kämpfe und Klassenkämpfe in den USA gemacht werden, von ganz tief unten, mit einer enormen Last, die wir hier so größtenteils zum Glück noch nicht kennen, die uns aber natürlich bevorsteht, je weiter der Neoliberalismus die Grundlagen des Lebens auf diesem Planeten zerstört und die Kämpfe um Profit und Wachstum immer radikalere Formen annehmen. Gut, also diese beiden Termine, die Lesung von Mumia oder die Buchvorstellung von dem Buch, was Mumia Abu-Jamal und Jennifer Black gemacht haben, am 6. Dezember im Buchladen Schwarze Risse und die Kundgebung Freiheit für Mumia und Freedom All am Montag, den 9. Dezember von 18 bis 19 Uhr vor der US-Botschaft am Brandenburger Tor. Hi. Yo, peace, y'all. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, y'all already know. Free them all, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Wie jeden ersten und dritten Mittwoch könnt ihr hier Radioaktiv Berlin auf den Frequenzen der freien Radios in Berlin und Brandenburg hören. Die freien Radios in Berlin senden auf der 88,4 UKW Megahertz und in Brandenburg, also in Potsdam und einigen weiteren Teilen Brandenburgs auf der 90,7. Ihr hört Radioaktiv Berlin, das ist immer am 1. und 3. Mittwoch des Monats von 16 bis 17 Uhr hier auf diesen Wellen von der Freien Radios von Berlin und Brandenburg der Fall. Mein Name ist Markus, ich möchte jetzt eure Aufmerksamkeit auf etwas lenken, was wahrscheinlich alle Berlinerinnen und Berliner schwer nerven wird und Brandenburgerinnen und Brandenburgern sehr vertraut ist. Nevertheless seid ihr alle auch in Brandenburg herzlich eingeladen, euch zu beteiligen. Es geht darum, einen Nazi-Aufmarsch zu verhindern. Und zwar ist der für den 14. Dezember 2024 angekündigt. Nazis wollen über die Warschauer Straße Richtung Riga Straße ziehen. Das Ganze ist, ja, eigentlich würde man Mensch denken, in Berlin lächerlich. Aber wir haben jetzt Informationen der Antifa-Recherche vorliegen, veröffentlicht am 24. Oktober auf Contrapolis, und das zeichnet doch ein etwas konkreteres Bild, und deswegen möchte ich an dieser Stelle den Artikel mal vorlesen, also dokumentieren. Wie gesagt, er ist am 24.10.2024 auf contrapolis.info erschienen. Autorinnen sind die Antifa Recherche, und er ist übertitelt mit dem rechter Aufmarsch durch Friedrichshain angekündigt, 14. Dezember. Aus dem Text: In Berlin-Friedrichshain droht am 14. Dezember 2024 ein rechter Aufmarsch. Unter dem Namen, Zitat, für Recht und Ordnung gegen Linksextremismus und politisch motivierte Gewalt, Zitat Ende, wurde eine Demo angemeldet, die durch ein neu gegründetes sogenanntes Aktionsbündnis Berlin organisiert wird. Der Aufmarsch soll um 13 Uhr vom Ostkreuz am Markgrafendamm über Stralauer Allee, Warschauer Straße, Riga Straße, Gürtelstraße wieder am Ostkreuz ankommen. Die Message ist klar. Eine klare Provokation an das politisch linke Friedrichshain, speziell den Nordkiez. Wer steckt hinter dem Bündnis? Das lässt sich, Stand 24. Oktober, noch nicht ganz genau zuordnen. Eine Verbindung zu jüngeren Berliner Neonazi-Gruppen wie DJV, die am Samstag, den 19.10. in Marzahn aufmarschiert sind, scheint sich nicht zu bestätigen. Ein aktueller Aufruf des Aachener AfD-Politikers Ferhat Sentürk, der auch als Redner angekündigt ist, gibt Aufschluss über die politische Heimat des Bündnisses. Sie lässt sich wohl der Neurechten wie Junge Alternative oder auch Identitäre zuordnen. Weitere Akteure auf dem Sharepick sind Yannick de Griese und Maximilian Fritsch. Aktuell hat das Bündnis in Anführungsstrichen nur über 250 Telegram-Abos und kann als noch nicht einflussreich genug gewertet werden, was sich mit den gegebenen Kontakten noch ändern kann. Was kann uns erwarten? Stand 24. Oktober ist noch keine wirkliche Mobilisierung in einschlägigen Kanälen bekannt. Es hängt davon ab, wie dieses sogenannte Bündnis an Einfluss gewinnt und der Aufruf geteilt wird. Sollte es in Richtung Junge Alternative oder auch Identitäre gehen, könnte durchaus schnell eine größere Teilnehmendenzahl von Faschistinnen auftauchen. Der Demoaufruf ist mit Sentürk real und eine Fake-Anmeldung ist ausgeschlossen. Auch hängt es davon ab, wie die Versammlungsbehörde die Anmeldungs- bzw. Route bewertet, da sie für die Cops sehr risikoreich wird. Ob eine Route bis Riga Straße überhaupt riskiert wird, ist äußerst fraglich. Allein hierfür bräuchte es enorm viele Einsatzkräfte. Bis S-Bahnhof Warschauer Straße fungiert die Bahntrasse als natürliche Barriere. Hier haben die Cops genügend Spielraum, um gegebenenfalls die Rechten dort enden zu lassen oder nach Rummelsburg, Lichtenberg oder Treptower Park umleiten zu lassen. Es hängt schließlich vom Druck der Straße auch am Tag selbst ab. Friedrichshain muss auf jeden Fall sich auf einen rechten Aufmarsch durch den gesamten Bezirk vorbereiten und Gegenproteste sowie Bündnisse sollten sich formieren. Updates folgen. Ja, soweit dieser Artikel von der Antifa-Recherche, veröffentlicht auf kontrapolis.info am 24. Oktober. Und wir werden in den folgenden Sendungen das im Auge behalten und weiter darüber berichten. Auf jeden Fall denke ich, sollte es allen Berlinerinnen und Berlinern, die keine Lust darauf haben, dass Nazis hier Drohszenarien in unseren Wohnvierteln aufbauen, ein Anliegen sein, diesen Quatsch, diesen Nazi-Aufmarsch zu verhindern. Und wir haben da ja zahlreiche Erfahrungen in den letzten Jahrzehnten sammeln können. Und was sicherlich ausschlagend geben wird, ist die große Masse an Menschen, die bereit ist, sich auf die Straßen zu stellen. Und deswegen mein Vorschlag, kreidet euch Samstag, den 14. Dezember, schon mal im Kalender an, elektronisch oder auf Papier oder was auch immer ihr benutzt. Diesen Tag sollten wir dafür nutzen, dass die Rechten nicht Terror und Angst in unseren Wohnvierteln verbreiten können. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Ich hatte in der Anmoderation vergessen, dass ich eigentlich heute noch zwei weitere Themen in der Sendung habe. Nevertheless werden wir natürlich darüber reden, denn es wäre ja albern, das nicht zu tun, nur weil ich es in der Ankündigung vergessen habe. Und zwar behandeln beide Themen den Bereich Antifa. Es gibt nämlich in anderthalb Wochen einen Antifa-Ratschlag. Der findet vom 15. bis 17.11., also Freitag bis Samstag, 15. bis 17.11. in der Schule für Erwachsenenbildung im Mehringhof statt. Ebenfalls in der Gneisenauer Straße 2a, also in Kreuzberg, da wo auch die Mumia-Veranstaltung im Dezember sein wird. Und ich werde einfach mal den Text, der dazu veröffentlicht worden ist, vom Antifa-Ratschlag selbst vorlesen. Antifa, raus aus der Deckung. Bei inner- und außerparlamentarisch immer stärker werdenden Rechten brauchen wir eine gemeinsame antifaschistische Perspektive. Was können wir rechten Straßenterror und einer Normalisierung von rassistischen, antisemitischen und antifeministischen Einstellungen in allen Teilen der Gesellschaft entgegensetzen? Am Ratschlag wollen wir uns zu bisheriger antifaschistischer Praxis und möglichen Perspektiven für die Zukunft austauschen, aber auch die Möglichkeit für Organisierung und Vernetzung bieten. Die Veranstaltung richtet sich an alle, die antifaschistisch aktiv werden wollen oder es schon sind. Es erwarten euch Vorträge zur Kampagne NS-Verherrlichung stoppen, feministische Organisierung, neonazistischen Jugendstrukturen, Militanz und Männlichkeit, AfD-Wahlkampf im Osten, Queerfeindlichkeit, der Verschärfung des Asylgesetzes, linken Medienstrategien und vieles mehr. Kommt rum und bildet Banden. Los geht's am Freitag, den 15.11. um 19 Uhr. Da ist eine Auftaktveranstaltung 20 Jahre Kampagnenarbeit NS-Verherrlichung stoppen. Dann geht's weiter am Samstag, den 16. November, morgens oder vormittags um 11 fangen Workshops und Vorträge an. Es gibt eine Küche für alle und abends Kino- und Kneipenquiz. Und am Sonntag zum Ausklang ab also dem 17. November war als Ausklang ab 11 Uhr Brunch und danach noch einige Vorträge und Verabschiedung. Es wird eine Kinderbetreuung geben, es steht ein Raum zur Verfügung und es wird sich gerne darum gekümmert. Um bei der Planung zu unterstützen, gibt es die Bitte im Vorfeld Bescheid zu geben. Das ist der Ratschlag 161@riseup.net, also die E-Mail-Adresse, wo man sich melden kann, wenn man Kinderbetreuung wünscht für dieses Wochenende ist ratschlag161@riseup.net. Die meisten Vorträge werden in deutscher Sprache gehalten. Es wird sich aber darum bemüht, Flüsterübersetzungen in andere Sprachen zu organisieren. Barrierefreiheit ist auch ein Thema. Die Räume der SFE oder der Schule für Erwachsenenbildung sind leider nicht rollstuhlgerecht und nur über Treppen erreichbar. Und bei Fragen und Anregungen kann man sich gerne auch an der angegebenen E-Mail-Adresse melden. Ein PGP-Schlüssel wird auf Anfrage gerne verschickt und der Antifa-Ratschlag fügt ihm noch an. Wir freuen uns auf euch. Ich sage nochmal die Kontaktadresse für alle möglichen Fragen, Anregungen oder auch Kinderbetreuung. Ratschlag161, also alles ein Wort, ratschlag161@riseup.net. Vosotros sois los escogidos para revelar nuestra existencia al mundo. Presenciaréis lo que ocurrirá hoy aquí y después lo explicaréis. Porque somos, fuimos y seremos, declaración de ratas. ¡Al descubrir! We'll be right back. Ich hatte in der Anmoderation erwähnt, dass der soziale Krieg von oben gegen unten nicht schläft, niemals. Und das äußert sich an einem weiteren Thema der Repression hier in diesem Land, konkret auch in Berlin. Denn nicht nur in den USA, wo wir über Mumia Abu-Jamal und die vielen anderen kämpfenden Gefangenen berichtet haben, sind repressive Zustände, auch unsere Gesellschaft wird immer autoritärer. Und gerade Menschen, die sich gegen Nazis zur Wehr setzen, sind zur Zielscheibe der Repressionsbehörden, allen voran dem BKA geworden. Manchmal hat es fast den Anschein, als ob BKA und andere Polizeibehörden in vorauseilendem Gehorsam dem Aufstieg der AfD den Weg bereiten wollen. Konkret erwischt hat es jetzt einen antifaschistischen Genossen namens Nanook. Er wurde am 21. Oktober von Zielfahndern des BKA und des LKA Sachsen in Berlin verhaftet. Und die Verhaftung steht laut Veröffentlichung eines Soli-Kreises im Zusammenhang mit der vermeintlichen Unterstützung der sogenannten kriminellen Vereinigung aus dem sogenannten Antifa-Ost-Verfahren nach § 129 dem Strafgesetzbuch. Außerdem wird ihm vorgeworfen, Neonazis angegriffen zu haben und an dem Angriff auf die Außenstelle des Bundesgerichtshofs in Leipzig zum Neujahr 2019 beteiligt gewesen zu sein. Er wurde zunächst dem Haftrichter in Karlsruhe vorgeführt und ist mittlerweile in die JVA Moabit überstellt worden und sitzt also in Berlin jetzt in Untersuchungshaft. Es gab bereits eine erste Demonstration am 2. November. Ich konnte leider daran nicht teilnehmen, deswegen kann ich euch jetzt hier in der Sendung keine O-Töne davon berichten. Aber ich bin mir sicher, dass das nicht die letzte Solidaritätsbekundung für Nanook ist und dass es da bestimmt auch noch weitere Sachen gibt. Also haltet einfach die Augen offen, politischer Gefangener in dieser Stadt, der für seine antifaschistische Haltung kriminalisiert wird. Und das sagen auch die Unterstützer und Unterstützer. Es ist völlig unerheblich, ob Menschen wie Nanook diese Taten begangen haben oder nicht. Denn es ist auf jeden Fall richtig, sich Nazis in den Weg zu stellen und sie nicht irgendwie ihren Terror ausüben zu lassen. Und dafür darf niemand kriminalisiert werden. Und wir kennen es aus der Vergangenheit, oft werden Leute auch stellvertretend für ganze Bewegungen abgeurteilt. Ob sie die Taten begangen haben oder nicht, ist völlig unerheblich dafür, dass man mit ihnen solidarisch sein muss und sie unterstützen muss gegen diese staatliche Repression. Denn getroffen hat es einige, aber wie immer sind wir alle, die wir eine befreite Gesellschaft wollen oder eine gerechte Gesellschaft wollen, eine Gesellschaft, in der nicht Konzerne nach ihrem Interessen rücksichtslos handeln können, sondern indem die Bedürfnisse aller Menschen im Mittelpunkt stehen. Alle Menschen, die so etwas wollen, denen droht der Staat hier mit der Repression. Casi Die Sendung Radioaktiv Berlin neigt sich dem Ende zu. Bleibt dran hier an den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Es gibt noch jede Menge anderer interessanter Sendungen heute zu hören. Wir verabschieden uns gleich mit einer Aufnahme, die Mumia Abu-Jamal in den 1990er Jahren, damals noch im Todestrakt von Pennsylvania, gemacht hat. Und so lange, bis er endlich frei ist, nach Berlin kommen und einen neuen Jingle aufnehmen kann, werden wir diesen Jingle von ihm aus den 1990er Jahren immer an unsere Sendung hinten ranhängen, also den hört ihr gleich noch. Möchte aber davor sagen, wer diese Sendung nochmal hören möchte oder sie auf Freundinnen, Freunden und Bekannten oder sozialen Netzwerken eures Vertrauens teilen möchte, kann das tun, weil in wenigen Stunden wird diese Sendung als Mitschnitt veröffentlicht sein. Ihr findet alles, was ihr dazu wissen müsst, auf radioaktivberlin.nostate.net, da wird dann ein Eintrag sein und die Audiodatei zu finden sein und da könnt ihr das dann gerne weiter verteilen, linken, verlinken und so weiter und so fort. Wir würden uns freuen, denn letztendlich ist Radioaktiv nicht nur ein Radio von Aktiven, sondern auch für Leute, die aktiv werden wollen und Einladungen dazu gab es ja in dieser Sendung genug, denke ich. So, langer Rede, kurzer Sinn. Jetzt folgt Mumia Abu-Jamal und eine Ausklangsmelodie und dann jetzt hier weiter auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Ich sage Tschüss, bis in zwei Wochen. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather.